Labor für Entrepreneurship zu Gast Laszlo Papp. Und es geht um ein Unternehmen Echo. Ich nenne es mal Echo. Die Details gleich. Erstmal, was machen Sie? Ich habe es so verstanden mit meinen Worten. Es ist etwas Bürgerbeteiligung, Diskussion im Netz, gucken, dass man politisch eine Stimme bekommt, also mehr als seine Wahlstimme, so ungefähr. Aber ja. Erklären Sie es. Also Echo selbst ist ein Internetprojekt. Die Firma selbst heißt Echo Systems seit einigen Monaten. Und Echo ist ein Internetprojekt für weltweite Bürgerbeteiligung, aktive Bürgerbeteiligung, wo jeder Mensch das Gefühl hat, dass er, sie, wenn man sich möchte, wirklich in jede beliebige Angelegenheit einbringen kann und mit gleichgesinnten Menschen zusammen gemeinsam auch in Handlung unterstützt wird. Das heißt, was Sie gesagt haben, dass es um Diskussion geht, das ist einerseits richtig. Das wichtigste technologische Innovation bei Echo ist die Diskussion an sich. Da ist das Ziel, dass wir eine neue Technologie schaffen, die es ermöglicht, dass beliebig viele Menschen, das heißt auch Millionen von Menschen, unabhängig von ihren Sprachkenntnissen und unabhängig davon, wo sie sich im Internet befinden, also auf welcher Plattform sie gerade unterwegs sind, miteinander in einen sehr lösungsorientierten, konstruktiven Dialog treten können, so dass man sehr, sehr schnell einen Überblick darüber bekommt, statt Chaos mit sehr vielen Menschen, Teilnahme von sehr vielen Menschen, sehr schnell darüber einen Überblick bekommt, welche alternative Möglichkeiten gibt es bezüglich bestimmter Fragestellungen, was spricht dafür, was spricht dagegen, was sagen bestimmte Gesellschaftsgruppen, was sagt Berlin, was sagen der Atomphysiker, was sagt Südamerika, das alles mit einem Klick rausfindbar. Also es geht darum, sehr schnell eine Meinungsbildung in der Gesellschaft zu ermöglichen und auch eine gemeinsame Lösungsfindung. Das heißt, heute gibt es zum Beispiel schon Wikipedia, wo man im Prinzip mit beliebig vielen Menschen zusammen an der gemeinsamen Erstellung von Texten arbeiten kann. Allerdings, diese Prozesse sind alles aber nicht demokratisch. Das heißt, Wikipedia kann die gute Qualität der Inhalte garantieren oder versuchen zu garantieren dadurch, dass da Administratoren mehr zu sagen haben als die meisten Menschen und darüber letztendlich entscheiden können, was reinkommt, was nicht reinkommt. Also wenn Wikipedia eine Wissensbasis ist, dann möchte Echo eine Meinungsbasis sein, wo über alle verschiedenen Fragestellungen die verschiedenen Handlungsoptionen und Lösungsansätze da sind, wie gesagt, mit Argumenten, mit multimedialer Hintergrundinformation, so dass man schnell eine Meinung bilden kann, seine Meinung artikulieren kann und dann sagt die Software Bescheid, ihr seid jetzt so und so viele Menschen, die dasselbe wollen und nur noch ein Klick und dann seid ihr in einem Aktionsbereich, wo ihr vier verschiedene Möglichkeiten seht, die gerade schon laufen, beziehungsweise die ihr selber starten könnt, um von dieser Idee, von dieser Idee Wirklichkeit werden zu lassen, also Visionen zu verwirklichen, tatsächlich in der realen Leben, in dem realen Leben. Sie sagen nicht unbescheiden, Sie antworten auf ein Kernproblem unserer Zeit, politische Resignation und die Machtlosigkeit, das Gefühl, egal was man macht, die machen dann da oben doch irgendwas anderes. Genau. Politische Resignation. Ist es eine Antwort, wenn man sagt, ich kann jetzt mich auf Blogs, ich kann mich in Meinungsforen beteiligen? Also die Frage bedeutet, ob wir denken, dass man dort nicht so gut kann, sich beteiligen kann? Oder? Ist es so einflussreich, wenn ich jetzt im Internet mich auf einem Forum beteilige? Also tatsächlich war das so, dass wir uns überlegt haben, wir stehen vor riesigen Herausforderungen, ökologische, ökonomische, soziale Herausforderungen global. Also ich persönlich fühlte mich so ungefähr wie auf einem großen Titanic, wo wir schon alle zwar Party haben, aber den Eisberg sehen, sehen. Und die Frage ist, ob man so ein großes Schiff schnell genug noch umlenken kann, damit wir das vielleicht doch vermeiden. Und dann haben wir versucht, möglichst tief in der Problemstellung zu gehen und zu überlegen, was eigentlich der Kern von all diesen Problemen ist. Und das wäre jetzt eine lange Geschichte zu erzählen, wieso wir dazu kamen. Aber letztendlich haben wir gesagt, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass alle Menschen sich beteiligen können, diese Sachverhalte, die Zusammenhänge, die lokale Themen, globale Themen und ihre Zusammenhänge verstehen können, ihre Meinung bilden können und letztendlich mit ihrer Meinung und mit ihrer Stimme und mit ihrem Echo, deswegen heißt es Echo, eine Legitimation geben können, auch für das heutige politische System, das Richtige zu tun und nicht das zu tun, was vielleicht kleinere Interessenskreisen in der Pause in den Ohren flüstern. Mich würde schon ein bisschen interessieren, wir haben ja hier alles Gründer, die selber an ihrer Idee arbeiten. Wie war das? Was war so der erste Einfall? Wann ist das so entstanden? Wie kann man sich das vorstellen? Also in meinem Kopf ist der erste Gedanke schon vor 4-5 Jahren geboren worden. Und das war tatsächlich genau diese Erkenntnis mit dem Titanic und Klimawandel und so weiter und alle anderen Herausforderungen, die wir haben. Und dann hatte ich eine schlaflose Nacht, wo genau der Name erstmal geboren worden ist. Dieser Name Echo ist sehr vielfach überladen. Also Echo wird irgendwann auch heißen, dann aber allerdings groß geschrieben, also alle Charaktere groß. Earth Climate Health Organization. Nochmal? Earth Climate Health Organization. Ja. Und gleichzeitig heißt es ein Echo auf Öko, also auf Englisch ist Öko, wenn man die... Dass meine Stimme ein Echo hat und nicht versagt. Ja. Genau. So ist es geboren worden und dann habe ich neben anderen hauptberuflichen Jobs ein, zwei Jahre lang ungefähr immer weiter daran gedacht und nichts niedergeschrieben, sondern dieses Konzept ist immer größer und größer geworden. Und durch einen Zufall, durch einen gemeinsamen Freund, habe ich dann mich mit Jan Linhardt getroffen. Und es hat sich herausgestellt, dass er auch seit ein, zwei Jahren an einem sehr ähnlichen Konzept arbeitet, aber auch noch nichts gemacht hat. Er ist Ethnologe und hat nicht von der technischen Seite hauptsächlich, sondern eher von den sozialen Aspekten her die ganze Problemstellung angenähert. Er war sehr lange in indigenen Gruppen, zum Beispiel in Südamerika und in Asien. Also hat viel geforscht, Feldforschung betrieben in dem Bereich. Und so haben wir dann gedacht, entweder jetzt oder nie. Und dann haben wir Ende 2008 gemeinsam das angefangen. Und so ein halbes Jahr lang waren wir zu zweit und haben dann angefangen, wirklich alles zu strukturieren, niederzuschreiben und die Konzepte wirklich auszuarbeiten, auch in Hinsicht auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Also wir haben am Anfang angefangen, tatsächlich einen Businessplan zu schreiben. Damals dachten wir, dass das noch der Weg ist, um wirklich das Projekt finanzieren zu lassen und dann wirklich mit einem größeren Team anfangen zu können, daran zu arbeiten. Und wir haben in dem ersten Jahr, in den ersten anderthalb Jahren, gar nicht angefangen mit der Softwareentwicklung, sondern wir haben sehr viel Networking gemacht in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, auf europäischer Ebene, deutscher Ebene, später auch auf globaler Ebene. Um was zu erreichen? Um finanzielle Mittel? Nee, damals noch nicht, sondern erstmal sozusagen unsere Idee zu validieren und Unterstützer von diesen Kreisen für unsere Idee zu finden. Ja. Und das ist halt ein sehr, sehr komplexes Projekt, auch auf der technologischen Seite, aber auch auf der sozialen Seite der Politik und was wir erreichen wollen. Deswegen war es sehr wichtig, an den entsprechenden Stellen da zu sein und mit den Menschen über diese Idee zu reden. Und während solcher Treffens bzw. auf Events haben wir uns mit vielen Menschen getroffen und das Team ist dann so gewachsen, dass Menschen, die von dieser Idee begeistert waren, haben einfach gesagt, ich mache mit. Und viele, viele auch ehrenamtliche Arbeit ist reingeflossen in das Projekt. Die erste Finanzierung haben wir vor anderthalb Jahren über das Exist-Programm bekommen. Das Geld kommt dort letztendlich von der EU und ESF und BMWI. Und, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt, also es ist ein Unternehmen, es ist das wirtschaftliche Konzept ist auch etwas Interessantes, hauptsächlich inspiriert von Mohammed Yunus. Also Echo Systems selbst wird ein komplettes Social Business sein. Und unsere Geschäftsphilosophie haben wir Your Profit genannt. Das heißt, das ist eine Kombination von Non-Profit und Profit. Das heißt, unsere ungefähr 5-6 Geschäftsmodelle, die wir bisher haben, angedacht haben, natürlich noch nicht alles implementiert. Wenn sie gut funktionieren, sollten sie sehr, sehr viel Geld in Bewegung setzen. Ich sage bewusst in Bewegung setzen, also die Überschüsse werden wir hundertprozentig in Aktionen und Handlungen der Gemeinschaft, der Echo-Community zurückfließen lassen. Und auf Echo selbst können die Menschen dann demokratisch entscheiden, welche Projekte und Handlungen sie von diesem Geld auch unterstützen wollen. Das heißt, wenn man schon gute Ideen hat und man die kritische Massen zusammengebracht hat, um aus dieser Ideen Realität machen zu lassen, dann sollte es auch nicht an Geldmangel scheitern. Ja. Das ist die Idee. Aber Sie machen es hauptberuflich und werden aus dem Gesamtprojekt auch finanziert, aber nicht gewinnorientiert, sondern ja, als Angestellte des oder Träger des Projektes. Wir machen das hauptberuflich von Anfang an und das Kernteam ist momentan so 7-8 Personen, die das auch mehr oder weniger hauptberuflich machen und noch viele andere Menschen, die in ihrem Freizeit so viel wie sie können uns helfen, ja, diese Ziele zu verwirklichen. Und ja, also als Social Business werden wir natürlich von, wenn die Finanzierungen da sind und wir wirklich die Kontinuität in der Entwicklung auch garantieren können, dann werden wir natürlich davon leben können. Das werden wir auch transparent machen, wie gut wir davon leben können, also wie viel wir verdienen und so weiter. Das Projekt möchte so offen und so transparent sein, wie es nur möglich ist. Also das ist ein Demokratieprojekt, man kann das kaum authentisch so machen, dass man gleichzeitig aber am Ende ein Porsche für sich kauft. Wir möchten das Projekt, wir sehen das Projekt als Gemeinschaftsprojekt. Ja. Und das bedeutet, dass es Open Source, das bedeutet, dass das vollständige, vollkommene Transparenz geben wird über die Finanzen, dass die Menschen auch die Profiteure sein werden, auch finanziell und hoffentlich auch, was Ökologie und soziale Nachhaltigkeit angeht, von dem Projekt. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, mir es sehr konkret vorzustellen. Nehmen wir mal das Thema Entrepreneurship, könnte ja auch ein interessantes gesellschaftliches Thema sein. Was müsste ich machen, um Echo zu nutzen oder was gibt es da für Möglichkeiten? Also heute ist Echo auf einer Webseite da zu sehen. Allerdings in wenigen Monaten wird man schon sehen, dass Echo nicht eine weitere Plattform sein wird. Also das ist zwar eine Testplattform, eine erste Testplattform, aber ein sehr wichtiger konzeptioneller Element in Echo, was ungefähr so nach einem Jahr nach dem Start dazugekommen ist, ist, dass Echo ein plattformübergreifendes System sein wird. Das heißt, dass diese Diskussionen und Handlungen und so weiter, alle Echo-Inhalte werden in beliebige Webseiten erscheinen können. Das heißt, wenn ich auf der Spiegelseite bin oder auf der Zeitseite bin oder auf der Webseite von Greenpeace oder einer politischen Partei, wo bestimmte Themen und Diskussionen gerade aktuell sind, dann werde ich mich in dieser Diskussion einbringen können. Und das Ziel ist von Echo letztendlich, dass das Wissen und Meinungen und deren Befürworter über die Grenzen von Webseiten, Communities und Sprachkenntnissen hinaus im gesamten Internet zusammengeführt werden. Ja, ich verstehe es noch nicht konkret. Also nehmen wir mal die Zeitschrift Zeit. Da ist eine Diskussion oder Inhalte und jetzt ärgere ich mich darüber und möchte da mich einbringen. Ja. Und wo kommt jetzt Echo ins Spiel? Also das ist natürlich etwas, was wir mit der Zeit konkret zum Beispiel ausmachen müssten, dass sie dieser Technologie statt eines Forums zum Beispiel oder eine einfache Kommentarfunktionalität benutzen. Und das bedeutet, dass wenn dort ein Artikel erscheint, dann statt darüber einfach einen Kommentar zu schreiben, kann ich in der Echo-Diskussionsstruktur anfangen, darüber zu diskutieren, mit all den Vorteilen, die diese Diskussion-Methode bringt, im Vergleich zu einem Forum. Also wenn ein Forum von vielen Menschen benutzt wird, 100 Leute sagen ihre Meinung, dann ist es sehr unstrukturiert und ich brauche sehr, sehr viel Zeit, um überhaupt Pi mal Daumen einen Eindruck zu gewinnen, welche Meinungen sind da, was sind die Argumente, wie viele Leute ungefähr das sagen. Und das wird auf Echo ein Augenblick sein, dass ich sehe, welche Optionen sind da, wie viele Leute und welche Gesellschaftsgruppen, warum, wofür sind. Mhm. Und kann meine Meinung bilden und meine Meinung artikulieren. Also Sie strukturieren diesen Diskussionsprozess, kann man das so sagen? Ja, das ist eine sehr lösungsorientierte Struktur. Das heißt, es geht darum, gemeinsam Lösungen zu finden auf Fragen. Also jede Diskussion fängt mit einer Fragestellung an. Dafür kann man verschiedene Vorschläge unterbreiten, sie mit Pro-Kontra-Argumente untermauern und mit multimedialer Hintergrundinformation noch färblicher machen, weiß ich nicht. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass wir dafür sorgen werden, dass man nie eine einseitige Meinung bilden kann. Das heißt, erstens, auf Echo wird nicht möglich sein, gegen etwas zu sein. Das ist viel zu einfach. Heute in der Politik sieht man auch oft, dass man einfach sagt, ich finde das nicht so schlau, diese Idee, ohne zu sagen, was schlauer wäre. Und auf Echo wird nicht möglich sein, zu sagen, ich bin dagegen. Was man machen kann, ist entweder ein Kontraargument zu bringen, warum ich dagegen bin, oder noch besser, eine alternative, konträre Vorschlag an der Stelle einzubringen. Und Echo sorgt dann dafür, dass alle Menschen ab diesem Zeitpunkt die verschiedenen Alternativen gleichberechtigt nebeneinander sehen. Das heißt, ich werde nie nur eine Seite der Medaillon sehen können, sondern in der Fußnote oder eigentlich gleich wichtig, gleichberechtigt, immer Es wird immer dastehen, warum andere Menschen denken, dass das vielleicht nicht so ist. Und wie in Wikipedia, diese Themen werden miteinander verlinkt, thematisch verlinkt. Sprechen wir ein bisschen über Ertragsmechanik, also wo wird Geld verdient, über Werbung, über nur Sponsoren? Wie gesagt, wir haben bis jetzt ungefähr 5-6 Geschäftsmodelle in der Planung. Am Anfang haben wir nicht mit den Geschäftsmodellen angefangen, also die erste Idee waren nicht die, die wir jetzt tatsächlich umsetzen möchten. Als erstes, was die ersten zwei Bereiche sind, wo wir die Geschäftsmodelle realisieren, ist einerseits den Einsatz dieser Software, der Diskussionsbereich dieser Software im Unternehmen. Einerseits für interne Innovationsmanagement und Wissensmanagement, wo man über die Grenzen von Ländern und Sprachen, wenn das ein internationaler Konzern ist, alle Mitarbeiter reinbringen kann oder teilhaben lassen kann in der Weiterentwicklung und Innovationsprozess im Unternehmen. Das motiviert auch die Mitarbeiter. Also Sie geben die Software leihweise, gebrauchsweise an Unternehmen, und das, damit die intern ihre Kommunikation besser führen, ja. Und dafür müssen die bezahlen. Genau. Und Unternehmen können das auch benutzen, um externe Kundenkommunikation zu betreiben. Das heißt, sehr schnell einen Überblick darüber zu gewinnen, was die Nutzer ihres Produktes oder ihrer Dienstleistungen für Wünsche und Anregungen und Ideen haben, wie sie das in der Zukunft verbessern können. Das ist der eine Bereich. Und der andere ist, dass wir von diesem Diskussion-Methode ganz konkrete Produkte ableiten, also abgeleitete Produkte schaffen, für Zielgruppen. Und hier ist ein Produkt in Planung, was den Journalisten und Offline-Online-Medien anzielt, Stichwort Bürgerjournalismus. Das heißt, wenn ein von Journalisten geschriebener Zeitung rauskommt, dass man parallel dazu über das Thema auch ein Magazin am Ende auch schriftlich auf Papier herausgibt, die Menschen in einem demokratischen Prozess selber geschrieben haben, also nicht von einem Autor kommt, sondern die kollektive Intelligenz der Menschen widerspiegelt. Und das andere geplante Produkt zielt auf die Zielgruppe Anwender und Hersteller von webbasierten Anwendungen allgemein. Kann man sagen, um Ihre Hauptfunktion zu erfüllen, denken Sie sich Ertragsmodelle außer am Rande und verkaufen die, ja. Um so quasi ja, Ihr eigentliches Anliegen genau. Sponsern zu können? Genau, also wir haben, und das ist immer noch eine Möglichkeit natürlich, wir haben am Anfang gedacht, wir schaffen einen Businessplan und entwickeln die Software-Prototyp und wollen das Ganze dann durch Investments und Förderprogramme finanzieren lassen. Das ist weiterhin eine Möglichkeit und wir haben auch schon insgesamt ungefähr 130.000 Euro so reinbekommen. Aber was wir jetzt machen, ist, dass wir uns eher auf Kunden konzentrieren, die wie gesagt, diese Ableitungen benutzen und dadurch Vorteile haben und wir dadurch auch sehr, sehr viele Funktionalitäten entwickeln können, die sowieso auch für das eigentliche Kernziel von Echo Relevanz hat und gleichzeitig auch in internen, kleineren Kreisen bestimmte Funktionalitäten ermöglicht, ja. Neue Funktionalitäten. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung im Potsdam Vision Summit, ja. Und da sagt Sie oder ich weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe, dass man nach der Veranstaltung sozusagen es eben nicht als Eintagesfliege lässt, sondern das auffängt und weitertreibt. Genau. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wir haben einen Summit im Oktober, würde ich natürlich gerne auf Ihre Dienste zurückgreifen. Ja, bei Vision Summit haben wir mit den Vorbereitungen ziemlich spät angefangen. Also wir hatten ungefähr 3 Wochen. Vor einer Veranstaltung das vorzubereiten und wir haben in dieser Zeit einige Fragestellungen formuliert, die waren teilweise Feedback über die Veranstaltung selbst und ein Teil der Fragen ging es darum, wie nach der Veranstaltung weitergehen sollte. Also das Ziel von Echo ist, wenn wir mit Echo Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen am besten online begleiten, ist, dass diese Veranstaltungen wirklich nur Teil eines andauernden Community-Arbeit, Zusammenarbeit sein werden, wo man den Progress immer online auch beobachten kann und während der Veranstaltungen diese leere Zeit auch mit produktiver und konstruktiver Arbeit ausgefüllt werden kann. Das heißt, auf eine Veranstaltung kommen bestimmte Themen vor, aber sicherlich bleiben auch offene Fragen. Es gibt Anregungen, wo die Leute auch danach dranbleiben möchten. Und wenn man diese Momentaufnahme sozusagen in Echo erfasst, dann ist es dort möglich, daran weiterzuarbeiten und beim nächsten Veranstaltung wieder zu sehen, wo stehen wir jetzt und wo sollten wir dann wieder persönlich, das ist sehr wichtig, auch der persönliche Kontakt, weitermachen. Eine nützliche Funktion. Vielleicht so am Schluss so ein bisschen was Fragendes, vielleicht Kritisches. Das liest sich immer so oder hört sich immer so vernünftig an, zu sagen, wir gründen Foren und wir diskutieren und da kommen die verschiedenen Meinungen. Wenn ich oft so die Kommentarzeilen lese, selbst Zeit Spiegel Online, ich bin immer erschrocken, welcher Unsinn da oder welche fast schon, nicht Psychopathen, aber so eher doch so etwas, mit denen möchte ich nicht die ganze Zeit diskutieren. Geht es nur mir so oder ist das weit verbreitet? Nee, das ging auch uns so, deswegen haben wir Echo erfunden. Und, also, wie verhindern Sie das? Es gibt sehr viele Mechanismen. Also das ist wirklich, wenn man das anschaut, ist eine komplett anders aufgebaute Diskussionsmethodik, wie man das von Foren kennt. Also wir haben auch, ich lese kaum Foren, genau aus demselben Grund, weil ich dafür keine Zeit habe, irgendwie eine lange Listen von unsinnigen Beiträgen zu lesen und am Ende gar nicht wissen, was ich jetzt tun soll. So beleidigend oder so. Genau, sehr viele persönliche Nachrichten, du bist nicht so schlau, nein, du bist so und so weiter. Ja. Das sind Kommentare oder Beitragssorten, die in Echo erstmal gar nicht zugelassen sind. Also es gibt keinen Kommentar. Man kann keinen Kommentar schreiben, man kann Fragen stellen oder Vorschläge machen, Verbesserungsvorschläge machen für die Vorschläge, Argumente und so weiter. Und eine sehr wichtige Sache ist bei Echo, also der Schlüssel dafür, was wir schaffen müssen, um wirklich eine Diskussion für beliebig viele Menschen übersichtlich zu ermöglichen, ist genau die Sache, wie wir das schaffen, dass wenn von 100 Aussagen nur 5 wirklich gute Ideen sind oder sinnvoll sind, dass diese 5 Aussagen möglichst allen Menschen nach einer Weile sofort dargestellt werden als die 5 besten, ohne dass man immer die 95 anderen anschauen und sich ärgern und bewerten muss und dann kommt man nicht wieder, weil das nicht so tolle, anregende Inhalte sind. Ich habe immer den Eindruck, das stellt so hohe Anforderungen an die Menschen. Und ich habe mir ein Zitat rausgesucht, als ich das gelesen habe von Ihnen, Konrad Adenauer, der ja auch so ein bisschen skeptisch war und so. Der hat einen schönen Satz gesagt, der heißt, so richtig sind dem Herrgott die Menschen nicht geglückt. Wären sie dümmer, könnte man sie leichter manipulieren. Wären sie intelligenter, könnte man vernünftig mit ihnen reden. Ja, okay, ja, das entspricht nicht unserem Menschenbild, aber wir sehen das heute auch so, dass das eine bestimmte Wahrheitsgrad hat. Einstein hat auch ein ähnliches Zitat gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt das zitieren soll, ungefähr. Er hat gesagt, es gibt 2 Konstanten im Universum, der Dummheit der Menschen, oder und bei Universum war er nicht sicher. So, genau, Unendlichkeit des Universums. Und Einstein hat auch eine andere Sache gesagt, das sage ich immer, wenn uns Menschen sagen, dass das, was wir machen, zu kompliziert ist. Und Einstein hat gesagt, man muss alles so einfach machen, wie nur nötig, aber auch nicht einfacher. Und das sehen wir auch so, dass man mit Twitter zum Beispiel, das ist super einfach, ich kann den Prototyp in 2 Wochen schreiben und dann vergeblich Investoren suchen, weil dafür hätte man kein Geld bekommen sicherlich, aber wir werden damit nicht unsere große globale Herausforderungen lösen, denke ich. Dafür ist dieser Format einfach nicht zielgerichtet genug, sage ich mal. Ja. Das heißt, wir versuchen, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige und wichtigste Aufgabe eigentlich, diese unheimlich komplexe hintere Gedanken, warum wir bestimmte Dinge so und so machen, in sehr, sehr möglich, sehr einfache Prozesse runterzubrechen und auf der Benutzeroberfläche so einfach wie möglich darzustellen. Und wir haben früher auch sehr viele schlechte Kritik bekommen, weil das eben nicht so ein leichter Prozess war. Und heutzutage ist es schon so, dass die Menschen auch, wenn wir nicht daneben stehen und alles zeigen und erklären, sehr viele schon sagen, dass das sehr, sehr übersichtlich ist und wirklich sehr gut erfassbar und benutzbar ist. Und wir müssen das so machen, dass das nicht nur für internetaffine Menschen so ist, sondern für möglichst viele Menschen, auch für die ältere Generation natürlich. Ja, wunderbar. Laszlo Bab von Echo, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich glaube, wir alle wünschen Ihnen viel Erfolg. Und jetzt gucken wir mal, ob das Menschenbild oder das Menschenbild zur Software oder die Software zum Menschenbild passt. Also aber jedenfalls, dass es funktioniert. Ja, das ist ein Satz noch vielleicht. Also ich denke, das alles hängt zusammen. Also wenn man heute anschaut, wie die Menschen ticken und welche Interessen sie haben und eher den Mona Lisa mit Zigarette im Mund angucken, Big Brother, dann kann man natürlich, das hören wir auch sehr oft sagen als erster Kritikpunkt, die Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, solche komplexe Dinge zu beurteilen und ihre Meinung zu sagen, besser machen wir nicht so, wie die Menschen das sagen. Heute vielleicht ist es so, aber ich denke, wenn wir ein System schaffen, wo die Menschen die Möglichkeit haben, überhaupt diese Zusammenhänge nachzuvollziehen und die verschiedenen Handlungsoptionen nachzuvollziehen und sogar das gerne tun, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit mit ihrer Stimme, mit ihrer Meinung auch etwas bewegen können und tatsächlich was verändern können, dann kann er sich, und das ist, denke ich, schon ein bisschen längerer Prozess, vielleicht ein, zwei Generationen, eine ganz andere Gesellschaft entwickeln mit mündigen Bürgern, die bereit sind und auch in der Lage sind, die gemeinsame Zukunft oder unsere gemeinsame Zukunft in die Hand zu nehmen und gemeinsam mitzubestimmen. Aktuell ist es jedenfalls Stuttgart 21, völlig klar. Also wünschen viel Erfolg und gucken mal, dass was Gutes draus wird.